Das Signal des Satelliten, ging es Bells nur durch den Kopf, könnte diesen Russell hergelockt haben. So kurz es auch war. Wenn er sich zufällig in diesem Sektor befunden hat, könnte er dadurch neugierig geworden sein. Aber nein, er hatte doch die Transferdokumente. Ach, zur Hölle damit. Er begann, den Transmitter in Russells Kapsel zu zerlegen. Wenige Minuten später wusste er, dass er hier nichts finden würde. Der Transmitter war das übliche Standardgerät, genau wie in den anderen Kapseln. Russell hätte damit weder den Satelliten anfunken, noch sein Signal auffangen können. Dafür war die Sendeleistung einfach zu gering. Nur eine große Anlage, wie die in der Kolonie, war imstande, das Satellitensignal aufzufangen. Und in Russells Kapsel gab es nichts derartiges. Damit wäre das geklärt, dachte er. Der größte Teil von Russells Gepäck befand sich noch an Bord der Kapsel. Er hatte nur einige wenige Dinge in sein Quartier gebracht. Da war zum Beispiel noch eine große Kiste mit Büchern. Alle hatten sie Bücher mitgebracht, deren Inhalt sich Belsnor nun genauer ansah. Jede Menge ökonomische Fachliteratur natürlich. Einige Mikrofilmausgaben der klassischen Epen, Tolkien, Milton, Vergil, Homer. Dazu Krieg und Frieden und Bänder von John Dos Passos USA-Trilogie. Die habe ich doch schon immer mal lesen wollen, dachte er. Nun, an diesen Büchern war nichts Ungewöhnliches, außer kein Exemplar des Buches. Vielleicht hatte Russell es ja auswendig gelernt, so wie Maggie Walsh. Vielleicht aber auch nicht. Es gab eine Klasse von Menschen, die kein Exemplar des Buches besaßen, weil sie es nicht besitzen durften. Die sogenannten Strauße. Jene Menschen, die auf Terra sprichwörtlich den Kopf in den Sand steckten, weil sie dem ungeheuren psychischen Druck der Auswanderung nicht gewachsen waren. Da alle übrigen Planeten des Solsystems unbewohnbar waren, bedeutete Emigration eine Reise zu fremden Sternensystemen und für viele den Ausbruch der Raumkrankheit, Einsamkeit. Völlige Entwurzelung. Vielleicht hat sich Russell ja wieder erholt und sie haben ihn laufen lassen, dachte Bells nur. Allerdings hätten sie dann wohl dafür gesorgt, dass er ein Exemplar von Spektowskis Buch erhält. Gerade das würde er ja am meisten brauchen. Was bedeutet? Er ist ausgebrochen. Doch warum sollte er ausgerechnet hierher kommen? Für einen Strauß war Delmark O unerträglich weit von der Erde entfernt. Dann aber fiel ihm ein, dass der Stützpunkt von Interplan West auf Terra, also General Treatons Hauptquartier, am Rande der Straußenregion lag. Zufall? Und genau dort waren auch sämtliche nicht-organische Lebewesen von Delmark O konstruiert worden, wie die Prägung in dem winzigen Gebäude bewiesen hatte. In gewisser Hinsicht passte das alles zusammen. Andererseits ergab es in der Summe ganz einfach null. Alle diese Morde machen mich noch verrückt, dachte er. So wie den armen Tony. Aber nehmen wir einmal an, ein Interplan-West-Labor verwendet Sträuße als Versuchsobjekte. Das würde diesen Bastarden ähnlich sehen. Und einer davon ist Ned Russell. Er ist immer noch wahnsinnig, natürlich. Aber sie bilden ihn dennoch aus. Auch Wahnsinnige können schließlich etwas lernen. Sie geben ihm eine Aufgabe und schicken ihn los. Hierher. Und dann kam ihm ein anderer, erschreckender Gedanke. Vielleicht sind wir alle Strauße und wissen es nur nicht, weil Interplan West uns einer Gehirnwäsche unterzogen hat. Das würde zumindest unsere Unfähigkeit erklären, als Gruppe zu funktionieren. Wahnsinnige können zwar etwas lernen, aber es ist ihnen unmöglich, als Kollektiv zu handeln. Wir sind also tatsächlich Versuchsobjekte. Und das würde auch erklären, warum ich diese seltsame kleine Tätowierung auf meiner rechten Fußsohle habe. Persus 9. Doch all das waren Schlussfolgerungen, die von einer einzigen Tatsache ausgingen, dass Ned Russell kein Exemplar von Spektowskis Buch besaß. Vielleicht ist es ja in seinem verdammten Quartier, dachte er. Natürlich, dort ist es. Belsnur verließ die Kapsel und betrat kurz darauf die Veranda, auf der Susie Smart gestorben war. Nicht weit davon entfernt hatte es auch Toni Dunkelwelt und Bert Kossler erwischt. »Wir müssen sie begraben«, fiel ihm ein. Und irgendetwas an dem Gedanken erschreckte ihn. »Zuerst aber muss ich mir Russells übrige Habseligkeiten ansehen. Die Tür war versperrt. Mit einer Metallstange brach er sie auf und betrat das Zimmer. Dort, auf dem zerwühlten Bett, lag Russells Brieftasche mit all seinen Papieren, von den Transferdokumenten bis zum Geburtsschein. Belsner erkannte, dass dies ein bedeutsames Indiz war. Niemand ließ seine Papiere einfach so herumliegen, außer er war es nicht gewohnt, an derartige Dinge zu denken. Und Strauße besaßen keinerlei persönliche Dokumente. Plötzlich tauchte Dr. Bubble in der Tür auf und sagte mit einer Stimme, die schrill vor Angst war, »Ich kann Mrs. Rockingham nicht finden.« Sie war in ihrem Zimmer und las. Als sie ein Geräusch hörte, blickte sie auf und sah einen ihr ganz und gar unbekannten Mann in der Tür stehen. »Ja?« Sie ließ den Mikrofilmscanner sinken. »Sind Sie ein neues Mitglied der Kolonie?« »Nein, Mrs. Rockingham«, erwiderte der hochgewachsene Mann. Seine Stimme war sanft und angenehm. Er trug eine Lederuniform mit riesigen Handschuhen. Sein Gesicht schien merkwürdig zu strahlen. Oder hatte sich nur ihre Brille beschlagen? Sein kurzgeschnittenes Haar jedenfalls glänzte. Da war sie ganz sicher. Wie sympathisch er aussah, dachte sie. So nachdenklich, als hätte er schon viele wunderbare Dinge gedacht und getan. »Möchten Sie ein Gläschen Bourbon mit Wasser?«, fragte sie ihn. Nachmittags gönnte sie sich meist einen Tropfen. Das linderte den chronischen Schmerz in ihren Beinen. Doch heute könnte sie ihn ja ein bisschen früher trinken, in Gesellschaft dieses netten Mannes. »Ja, gerne.« Er stand immer noch auf der Schwelle, als wäre er irgendwie mit der Außenwelt verbunden, als wollte er gleich wieder verschwinden. »Ob das wohl eine Manifestation ist?«, dachte sie, »wie es die theologisch konditionierten Leute hier in dieser Enklave nennen.« Sie strengte sich an, mehr von ihm zu erkennen. Doch ihre Augen waren nicht mehr die jüngsten. Oder war Staub auf ihrer Brille, der bewirkte, dass sie ihn wie durch einen Nebel sah? »Ach, würden Sie ihn bitte holen?« Sie deutete auf ein kleines Tischchen neben dem Bett. »Da in der Schublade finden Sie eine Flasche Old Crow und Gläser.« »Oh, ich habe leider kein Soda. Macht es Ihnen etwas aus, ihn mit Leitungswasser zu trinken? Und ohne Eis?« »Aber nein.« Der junge Mann schritt federnd durch den Raum. Er trug hohe Lederstiefel, wie sie bemerkte. Sehr attraktiv. »Wie heißen Sie?« »Sergeant Eli Nichols.« Er öffnete die Schublade und holte die Flasche und zwei Gläser heraus. »Die unangenehme Situation in Ihrer Kolonie wird nun bald bereinigt sein, Mrs. Rockingham. Ich wurde hergeschickt, um Sie nach Hause zu bringen. Man war von Anfang an über den Defekt im Satelliten informiert.« »Dann ist jetzt also alles vorbei?« »Alles vorbei.« Er goss Bourbon und Wasser in die Gläser, reichte ihr eines davon und setzte sich dann ihr gegenüber in einen Sessel. Er lächelte.